Hey Chuck, zwei Zitate, eins von Albert Einstein, eins vom Dalai Lama. Die Welt wird nicht bedroht von den Menschen, die böse sind, sondern von denen, die das Böse zulassen. Respektiere dich selbst, respektiere andere und übernimm Verantwortung für das, was du tust. Spürst du ganz schnell, ob du dich liebst oder nicht. Und wenn du dich nicht leiden kannst, dann betäubst du dich. Wenn du alleine lebst und alleine bist, spürst du ganz schnell, ob du dich liebst oder nicht. Und wenn du dich nicht leiden kannst, dann betäubst du dich. Dann betäubst du dich. Die Straße, die Drogen. We'll be right back. Thank you.